الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي أرحم، إن الله كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا فقد فاز فوزا عظيما. أما الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه له، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen heute inshallah weiter mit dem Hadith Nummer 45 von Riyad al-Salihin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa an Anas. Wichtig ist für die neuen Brüder und Schwestern, die zum Raum kommen, dass sie wissen, dass wir zweisprachig machen. Das bedeutet, wir machen erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Und der Unterricht ist von der Moschee. Das bedeutet, es gibt auch Leute bei mir hier in der Moschee, die den Unterricht Barakallahu fikum mitverfolgen. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعث معه بتمرات، فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج صلى الله عليه وسلم، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حتى قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. هذه طبعا قصة عظيمة بارك الله فيكم، في الصبر، في الصبر، وكذلك بارك الله فيكم في حكمة المرأة، في حكمة المرأة وفي معاملتها لزوجها. بارك الله فيكم. ده حديث است عن حديث bei البخاري ومسلم، bei البخاري ومسلم. Und es gibt auch andere Gelehrten, die dieses Hadith überliefert haben. Und zwar, dass es von Anas berichtet, Abu Talha, Radwanallah alayhi, dass Abu Talha einen kranken Sohn hatte. Während Abu Talha einmal nicht zu Hause war, starb dieser Junge. Als Abu Talha zurückkam, fragte er seine Frau, wie geht es meinem Sohn? Die Mutter des Jungen, Sulaim, sagte, er war noch nie so ruhig. Dann gab sie ihm zu essen. Nachdem er gegessen hatte, schlief er mit ihr. Danach sagte sie, nun begrab den Jungen. Am Morgen ging Abu Talha zu Allah Gesandten und berichtete ihm davon. Er fragte ihn, habt ihr die letzte Nacht zusammen geschlafen? Abu Talha antwortete, ja. Da bat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Allah, segne das für sie. O Allah, segne es für sie. Und seine Frau, das wird Sulaim, bekam später natürlich einen Sohn. Da sagte Abu Talha zu mir, bring ihn zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas. Und er gab mir auch ein paar Datteln mit. Der Prophet fragte mich, habt ihr etwa mitgebracht? Und ich erwiderte, ja, ein paar Datteln. Da nahm er eine, zerkaute sie und rieb damit den Gaumen des Säuglings ein und nannte ihn Abdullah. Das war Al-Bukhari Muslim. Nach der Version von Al-Bukhari sagte Ibn Uyayna, einer der Ansar berichtete, ich habe 9 Söhne von Abdullah gesehen, die alle den Koran auswendig gelernt hatten. In der Version von Al-Imam Muslim lautete dieser Hadith wie folgt: Als der Sohn von Abu Talha starb, sagte Sulaim zu ihrer Familie, erzählt Abu Talha nichts von seinem Sohn, bevor ich mit ihm darüber geredet habe. Als er nach Hause kam, gab sie ihm zu essen und er aß und trank. Dann zog sie sich so schön wie nie zuvor an und er schlief mit ihr. Als sie sah, dass er satt und zufrieden war, sagte sie zu ihm, O Abu Talha, was denkst du, wenn jemand einer Familie etwas ausleiht und es später zurückfordert? Hat sie, die Familie, das Recht, dies zu verweigern? Er antwortete, nein. Daraufhin sagte sie, dann hoffe auf Belohnung in Bezug auf deinen Sohn. Abu Talha war erbost und sagte, du hast mir nicht davon erzählt, bis ich mich verunreinigt hatte, und nun erzählst du mir von meinem Sohn? Dann ging er zu Allah Gesandten und erzählte ihm, was geschehen war. Der Prophet Muhammad sallam sagte, möge Allah eure Nacht segnen. Und sie wurde schwanger. Der Prophet sallam ging einst auf eine Reise und sie begleiteten ihn, das wird Abu Talha und Sulaim. Der Prophet hatte die Gewohnheit, Medina nicht des Nachtes zu betreten, um seine Familie nicht zu stören. In der Nähe von Medina setzten allerdings ihre Wehen ein. So musste Abu Talha bei ihr bleiben und der Prophet zog weiter. Abu Talha betete, O Allah, du weißt, wie sehr ich begehre, den Gesandten zu begleiten, wenn er kommt oder geht. und du siehst, was mich nun festhält. Doch um Sulaim sagte: O Abu Talha, ich habe keine Schmerzen mehr, lass uns weitergehen. So gingen sie weiter und siehe, als sie in Medina ankamen, gebar sie einen Jungen. Anas erzählte weiter: Meine Mutter sagte zu mir: O Anas, lass niemanden ihn stillen, bis du ihn morgen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht hast. Am nächsten Morgen brachte ich den Säugling zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Das Ende dieses Hadith ist oben natürlich beschrieben. Barakallahu fikum. Das ist eine Geschichte, das hat mit Geduld zu tun, mit Weisheit der Frau zu tun. Und das ist eine sehr schöne Geschichte von diesen beiden Sahaba, Radwanullahi alaihim. Und wir werden inshallah ein paar Wörter zu diesem Hadith jetzt erklären, auf Arabisch, wie ich schon gesagt habe, und dann auf Deutsch. Und das ist eine Geschichte von vielen Geschichten von Abu Talha und Sulaim. Anas hier al-Rumaysa, auch al-Rumaysa mit Milhan. وأبو طلحة هو زيد بن الأسود رضوان الله عليهما أي على أبي طلحة وأم سليم بارك الله فيكم. حديث أنس هذا مشهور في قصة أم سليم وأبو طلحة. طبعا أم سليم هي المرأة التي حصلت على أعظم وأغلى مهر، ومهرها كان الإسلام، إسلام أبي طلحة، هي التي قالت ما تتزوج إلا أن يسلم أبو طلحة فأسلم. وأم سليم هي أم أنس رضوان الله عليه. فكان لأبو طلحة ولد، وهذا الولد كان مريضا، فخرج أبو طلحة في سفر أو خرج يعني من المدينة، فمات الصبي أثناء عدم وجود أبو طلحة. فلما رجع سأل أم سليم: كيف ابني؟ قالت: هو أسكن ما يكون، يعني وصدقت في قولها، صدقت، هو أسكن ما يكون، لأن الموت أسكن من المرض وأسكن من النوم. فهو يعني هنا وارت، هذا يسميه العلماء التورية، والتورية ما تجوز إلا عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان إليها لمصلحة أو دفع مضرة، لمصلحة أو دفع مضرة، وليس في كل شيء يواري، في كل كلمتين يواري وكل كلام آخر. مثل ذلك، مثلا أحد الناس يدخل الآن ويريد قتل إنسان آخر، قتل واحد آخر، ونحن رأينا مثلا هذا الإنسان أنه دخل الغرفة الأخرى، فيقول: هل رأيتمه؟ أين هو؟ نقول: ليس هنا ولا نراه، نحن الآن ما نراه وليس هنا، ولكن نحن رأيناه. فالآخر يفهم أنه فالتورية لا تستخدم دائما، بارك الله فيكم. والتورية استخدام كلام يخالف نيته، ولكن له ظاهر متبادر إلى ذهن المخاطب، يعني الإنسان يفهم شيء آخر منه، فيستخدم ذلك. قالت له: أسكن ما يكون ابنك. فصنعت له طعاما وتزينت له رضوان الله عليها، أكل وجمعها وضاجعها، ثم قالت له: احتسب ابنك. ولكن سبحان الله، هذا المثل الجميل التي أتت به أم سليم رضوان الله عليها، قالت له: أرأيت؟ قالت له: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، يعني لو أعاروهم شيء، يعني قوم عاروا الآخرين شيئا، ثم أتوا فقالوا: اعطونا هذا الشيء، هل لهم أن يمنعوه؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، يعني احتسب الأجر واصبر على أن ابنك مات وهذه عارية، الله سبحانه وتعالى أعطاك الابن، وهو لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الابن والله سبحانه وتعالى أخذه فاحتسب ابنك، فغضب هو. يعني كيف تفعل معه هذا الأمر؟ تتركه يأكل ويتمتع وكذا وهذه الأمور وما تقول له؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذكر له الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرستم الليلة؟ يعني هل حصل بينكم جماع؟ فقال: نعم عرستم الليلة. قال: نعم. قال: اللهم بارك له ما في ليلتهما، اللهم بارك له ما فيها. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فهذا الدعاء في هذه الليلة ودعاء بالبركة، سبحان الله، حملت أم سليم بولد وأنجبت غلاما سمي عبد الله. طبعا هنا بارك الله فيكم في قضية التحنيط، لأنه بعث به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا الشاهد في هذا الحديث هو احتسب ابنك، احتسب ابنك، الشاهد هو الاحتساب. بارك الله فيكم. In dieser Geschichte, ich meine, dass man schnell nochmal erzählt bestimmte Dinge, die in diesem Hadith sind. Erstmal Abu Talha und Sulaim, die sind sehr bekannte Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha ist Zayd ibn al-Aswad radhiyallahu alayhi und Sulaim ist Al-Ghumaysa bint Milhan. Und natürlich Sulaim hat die teuerste und die wichtigste Morgengabe bekommen. Ihre Morgengabe war, dass Abu Talha den Islam annimmt. Er hat gesagt: Ich heirate ihn, wenn er den Islam annimmt. Und er hat den Islam angenommen, und deshalb sagen die Gelehrten, das ist die teuerste, das war die teuerste und die wichtigste Morgengabe je, die eine Frau bekommen hat. Natürlich Abu Talha und Sulaim haben auch Kinder gehabt, und Abu Talha hat einen Sohn gehabt, der krank war. Und während er nicht zu Hause war, der war vielleicht auf der Reise oder der war woanders, sein Sohn starb. Wie sollte sie das sagen? Wie sollte sie ihm das sagen? So einfach, wenn er reinkommt? Natürlich, wir wissen, dass die meisten Männer und Frauen, dass sie hier emotional werden. Und die Frauen eher als die Männer und mehr als die Männer. Aber sie hat Geduld gezeigt. Und sie war nicht wie die anderen Frauen, dass sie sofort angefangen hat zu schreien oder zu heulen. Oder manche, wal'iyadu billah, möge Allah uns bewahren. Manche, die zerreißen die Klamotten und die machen ihr Hijab weg. Und die fangen an laut zu schreien vor den Leuten und sowas. Weil das nicht geht in unserer Region. Traurig kann man sein. Weinen kann man schon. Aber nicht übertreiben. Auf jeden Fall, was machte Sulaim radhiyallahu anha? Sie hat der Familie gesagt: Keiner erzählt ihm. Ich erzähle. Dann kam Abu Talha zurück. Sie hat Essen für ihn vorbereitet. Sie hat sich so schön angezogen. Sie hat sich schön gemacht für ihren Mann. Die haben gegessen, und dann natürlich auch gab es Intimes zwischen den beiden, und dann hat sie ihm diese Frage gestellt. Und das ist eine sehr schöne Frage, was sie gestellt hat. Aber er selber, subhanallah, er hat auch Sorgen um sein Kind gemacht, weil das Kind, das war krank. Er hat gesagt: Wie geht es meinem Kind? Da hat sie ihm gesagt: Der war niemals so ruhig wie heute. Der ist sehr ruhig. Und sie hat recht. Sie hat nicht gelogen. Das Kind ist ruhig geworden, weil das Kind gestorben ist. Und ruhiger als sterben gibt es nicht in diesem Fall. Das Kind hat Schmerzen gehabt. Und wenn das Kind auch schläft, dann ist er nicht so ruhig, wie wenn er Esken mayakun. Im Arabisch, jetzt auf Deutsch sagt man ruhig. Im Arabisch, das bedeutet Esken as-sukun. Das ist sozusagen wie eine Person, die stoppt, ja? Oder Das ist die volle Ruhe. Und das heißt At-Tawriya. Das heißt At-Tawriya. At-Tawriya ist, dass du in bestimmten Situationen, in notwendigen Situationen, bestimmte Wörter sagst. Man versteht das sozusagen, aber man meint damit etwas anderes. Aber du darfst nicht lügen und man darf das nur in Notsituationen machen und nicht in. Das heißt, der könnte ihm nicht sofort sagen, ja, dein Sohn ist gestorben. Der hat ihm gesagt, erstmal und mach alles. Nachdem er gegessen hat, nachdem er mit ihr geschlafen hat, dann sagte ihm, ich habe eine Frage. Wenn jemand dem anderen etwas ausleiht und dann kommt er und sagt, ja, gib mir das zurück, was ich dir ausgeliehen habe, an Familie, hat sie gesagt. Kann diese Familie das verhindern? Und sagt, nein, wir geben nicht. Der hat gesagt, nein, die sollen das zurückgeben. Da hat sie ihm gesagt, dann rechne mit Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala für dein Geduld bezüglich deines Sohnes. Das heißt, dein Sohn ist gestorben. Natürlich, der war sofort, der hat sich aufgeregt, weil er sich Sorgen gemacht hat um sein Kind. Und die bringt ihn, und die bringt Abu Talha und die gibt ihm Essen. Und der vergnügt sich sozusagen von Essen und Trinken und Beischlaf und alles. Und dann sagt sie ihm, dein Sohn ist gestorben. Und Abu Talha war sozusagen in diesem Zusammenhang genervt. Nicht, weil sein Sohn gestorben ist, nein. Sondern der hat das schwer empfunden, dass er genießt, während sein Sohn gestorben war. Und er sollte ihn natürlich dann begraben. Dann ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der hat ihm das erzählt. Der Prophet sagte, habt ihr Beischlaf gehabt? Er hat gesagt, ja. Er hat ihm gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala es für euch segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Nacht segnen. Und dieses Bittgebet vom Propheten Muhammad sallam hat Wirkung gezeigt, indem Sulaim später schwanger war und sie hat einen Sohn bekommen, man hat ihn Abdullah genannt. Und subhanallah, barakallahu fikum, schaut mal diese Frau, die Geduld zeigt und sie sagt ihm, ja, Allah hat das gegeben. Allah hat uns alles gegeben und Allah hat das ausgeliehen, weggenommen. Dann sollst du nicht traurig werden, weil Allah subhanahu wa ta'ala das genommen hat. Natürlich, das ist eine schwere Situation. Das ist eine sehr schwere Situation in diesem Zusammenhang. طبعا عبد الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة قال ابن عيينة قال رجل من الأنصار فرأيت لها تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن من أولاد عبد الله المولود. يعني تسعة كله قرأ القرآن وحفظ القرآن لدعاء النبي صلى الله عليه وآله بارك الله فيكم. ابن عيينة زاكته رضوان الله عليه دس ان جروس كليتا دي زاكته اين فن الانصار فن تابعين اسم ابن عيينة اين فن الانصار دي زاكته ich hab neun Kinder, das wird Enkelkinder, die Kinder von Abdullah, neun Jungen. Die haben alle den Koran auswendig gelernt. Und das war durch dieses Bittgebet vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als sie den Sohn bekommen, قالت ما أحد يرضعه وبعثت أنس معه تمرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء يسمى التحنيك. التحنيك للأولاد والبنات. وكان الصحابة يفعلون هذا لما يولد لهم أحد يبعثونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع تمرات. ولكن انتبهوا بارك الله فيكم. التحنيك لماذا؟ هو لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني عند أهل العلم قال هو من أجل التمرات, يعني أن يكون الحلاوة أن تصل, لأن التمر مفيد, فأول ما يصل معدة الغلام مثل الدباغ يكون التمر, طعم التمر. فهو التحنيك يكون أن يمضغ التمرة ثم يأخذ بصاق على أصبعه ويضعه في فم الصبي أو في فم المولود. فإذا كان التحنيك لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به فقط, يعني ما يفعل ذلك. أما إذا كان من باب إيصال شيء إلى المولود، وهو والله تعالى على علم الأرجح. طبعا عند النبي الاثنين، أما بالنسبة لنا ليس ابتغاء البركة من الآخرين، وإنما هو ابتغاء إيصال شيء من هذا التمر إلى معدة الصبي، فهذا يجوز والله تعالى على علم. وطبعا سموه عبد الله، وهذا من أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أما حديث خير الأسماء ما عبد وحمد فهذا موضوع باطل، باطل موضوع. سمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حديث خير الأسماء محمد عبد هذا باطل. قال العجلوني في كشف الخفا، قال السخاوي وأما ما يذكر على الألسنة خير الأسماء محمد أو عبد فباطل، باطل، هذا أصلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله السلامة. وطبعا يجب على الإنسان أن يسمي ابن، مثلا والله لا يجيك تسميه جورج وتسميه توني تسميه جوني، إنما تيك بنت تسميه اسم جيد، والله مطرح تسميه لي معطوب، معطوب ورق معطوب، حدا بيسمي معطوب؟ أمامي طابوق، طابوق صفت محسوب، إيه طابوق مصفت، بس انت فنان. لا نسأل الله السلامة. فهذه الأمور، بارك الله فيكم. In diesem Hadith auch gibt es eine Sache, die wichtig ist, und zwar als Sulaim schwanger geworden ist und später als sie entbunden hat, dann hat sie Anas gesagt, keiner darf dem Kind das Kind stillen, bis man ihn zum Propheten Muhammad sallam genommen hat. Und Anas hat ihn mit ein paar Datteln zum Propheten Muhammad sallam gebracht. Der Prophet Muhammad sallam hat einen Dattel gekaut und er hat dann Speichel genommen mit diesem Dattel, mit diesem süßen Speichel, und er hat das in den Mund des Kindes gerieben mit seinen Fingern. Diese Sache heißt At-Tahnik. At-Tahnik heißt das. At-Tahnik ist, dass man Datteln kaut und dann nimmt man von diesem Speichel gekauten und da tut man das gekautes und da tut man das in den Mund des Kindes. Warum macht man das? Beim Propheten Muhammad sallam war es um zwei Dinge. Erstens, um den Segen vom Propheten Muhammad sallam, um Segen zu ersuchen durch seinen Speichel, weil der Prophet Muhammad sallam war gesegnet, alles bei ihm. Seine Haare, sein Speichel, alles ist gesegnet. Deshalb die Sahaba radhiyallahu anhum, die haben versucht, dass sie etwas vom Wasser vom Propheten Muhammad sallam, von übrig gebliebenem Wasser vom Propheten zu bekommen oder von Haaren von ihm und so weiter, weil der Prophet Muhammad sallam gesegnet ist. Das ist für die Propheten, für den Propheten, nicht für uns. Nicht wie manche heute zu Tage, was sie tun, die gehen zum Scheich und die wollen seine Haare nehmen und sein wenn er spuckt, dann wollen sie Spucke nehmen. A'udhu billah. Das war, diese Sahaba haben das mit Abu Bakr und mit Umar nicht gemacht. Das war nur speziell für den Propheten Muhammad sallam. Und deshalb At-Tahnik auch ist so. Zweitens, At-Tahnik ist dafür da, damit das Kind als erstes etwas von Dattel bekommt, weil Dattel gut ist. Und wenn das im Magen des Kindes ist, das sagen die Gelehrten, das ist wie Gerben für den Magen. Und wenn dann die Absicht von At-Tahnik so ist, dann ist das kein Problem. Aber nicht, dass du Tahnik machst, in der Absicht, dass man Segen bekommt, dass das Kind Segen bekommt und so weiter. Aufpassen in diesem Sinne. Und dazu hat man das Kind, hat man dem Kind einen Namen gegeben. Sein Name war Abdurrahman. Und der Prophet Muhammad sagte, die meistgeliebten Namen bei Allah subhanahu wa ta'ala sind Abdullah und Abdurrahman. Diese zwei Namen, Abdullah und Abdurrahman, die sind die meistgeliebten Namen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die wahrhaftigsten Namen bei Allah sind Al-Harith wa Hammam. Al-Harith wa Hammam. Und das stimmt, Al-Harith, weil jede Person sozusagen, der arbeitet in diesem Leben. Und der versucht, der tut in diesem, der wirkt in diesem Leben. Und das ist Al-Harith. Wa Hammam, das wird derjenige, der Wille zeigt. Der Wille zeigt in dem Leben. Und jeder Mensch hat Willen in diesem und in diesem Leben. Aber diese Überlieferung, diese Überlieferung, barakallahu fikum, die besten Namen bei Allah sind Ma'humida wa Ubbida, was Hummid und was Ubbid ist, das ist erfunden, gelogen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat sowas nicht gesagt. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat sowas nicht gesagt. Und deshalb, barakallahu fikum, man sollte einen guten Namen für die Kinder suchen. Nicht, dass du dein Kind George nennst. Oder vielleicht auch Obama, neulich, Modi. Modi, Obama, George. Und damit das besser wird, nenn ihn Dietmar. Oder Hannelore. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Wir machen uns nicht lustig über die Namen jetzt und sowas, aber du bist ein Muslim. Und du sollst deine Kinder so etwas nennen, was man, dass man daraus was versteht. Namen, die übertrieben im Lob sind, auch nennen und keine Namen, die schlecht sind. Barakallahu fikum in diesem Zusammenhang. Das sind auch Sachen, die wir aus diesem Hadith lernen können. وكذلك barakallahu fikum وكذلك في هذا الحديث منقبة لأبو طلحة لأبي طلحة رضي الله عليه. لما كانت أم طلحة حامل حبلى. ولما رجعوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل المدينة في الليل. كان ينتظر يعني إذا وصل ينتظر ويدخل في الصباح على أهله أو يعطيهم خبر أنه وصل حتى يستعد أهله كذا. فلما اقتربوا ماذا جاءه المخاط فبقي معها أبو طلحة. فقال أبو طلحة يا رب إنك تعلم أنا أحب أن أخرج وأدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتقبل الله دعاءه وقالت له انطلق أبو طلحة روح انطلق ما عاد في عندي ألم. فانطلق حتى وصل المدينة فأنجبت عبد الله. فهذه منقبة أيضا لأبي طلحة رضي الله عليه. بارك الله فيكم. In diesem Hadith auch gibt es eine natürlich eine gute Sache für Abu Talha رضي الله عليه. Weil als Abu Talha und Sulaim mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم auf der Reise waren, die kamen zurück und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم übrigens, als er in der Nacht kam, der ging nicht sofort nach Hause, sondern der hat erstmal seine Familie Nachricht gegeben, dass er kommt. Damit die Familie sich vorbereitet. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم wollte nach Medina, aber in dieser Zeit hat Wehen gehabt. Dann sollte Abu Talha mit ihr bleiben und die anderen sind los. Dann hat Abu Talha Dua gemacht, Bittgebet gemacht. Er hat gesagt, oh Allah, du weißt, ich möchte immer gerne mit dem Propheten Muhammad s.a.w. reingehen und rausgehen. Ich möchte immer mit ihm bleiben. Dann hat Sulaim gesagt, Abu Talha, wir können losgehen. Ich habe keine Schmerzen mehr. Und dann, subhanallah, er hat keine Schmerzen mehr gehabt, obwohl sie schon am Entbinden war. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat von Abu Talha sein Bittgebet angenommen. Und er konnte dann mit dem Propheten Muhammad s.a.w. nach Medina rein. Und dann hat Sulaim, radwanallah alaiha, entbunden. Al-Shahid min hadha al-Hadith, lama qalat lahu, ihtasib, ay isbir ala ma asabaka min faqdih, wa ihtasib al-ajr ala Allah. Der Beweis von diesem Hadith für unser Thema, weil wir sprechen seit paar Wochen, barakallahu fikum, über Geduld. Das ist für uns ist der Beweis hier, als Sulaim zu Abu Talha sagte, dass er mit der Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala oder auf die Belohnung hofft in Bezug auf seinen Sohn. Die hat ihm gesagt, Belohnung in Bezug auf deinen Sohn. Also zeig Geduld, weil dein Sohn gestorben ist. Dann wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Das ist, barakallahu fikum, diese Geschichte von Sulaim und Abu Talha, radhiyallahu anhuma, bezüglich des Sohnes. Wir brauchen Frauen, die so wie Umm Sulaym sind, die gut zu ihren Männern sind, die Geduld zeigen, die zu ihren Männern halten, die die Schmerzen auch und Leid. Und wir brauchen solche Männer, die Allah subhanahu wa ta'ala auch fürchten und die Religion für sie am wichtigsten ist und die gut zu ihren Frauen sind und die ihre Kinder auch gut erziehen. Das brauchen wir heute, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wir brauchen Leute, die geduldig sind und Geduld zeigen und die nicht ängstlich sind. Wenn du fürchtest, dann fürchte Allah subhanahu wa ta'ala und nicht die Menschen oder die anderen, weil die anderen sind wie wir und derjenige, der uns gegeben hat, alles gegeben hat und von uns derjenige, der nehmen kann, ist Allah subhanahu wa ta'ala und nicht die Menschen. قُلْ لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Uns wird nur das passieren, was Allah subhanahu wa ta'ala uns geschrieben hat. Okay. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakum Allah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة أو بالسرعة إنما الشديد نفسه الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء أو السرعة من يسرع الناس كثيرا يعني رجل قوي. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس القوي هو الذي يكثر من صرع الناس ويطرحهم ويغلبهم. ليس القوي هو الذي يصرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد القوي هي أن تملك نفسك عند الغضب. يعني القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته نفسه وغضب، أن يصارع نفسه وأن يتغلب عليها وأن يحكمها، فهذا هو الشديد. فالقوة قوتان، قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان، وقوة أخرى بارك الله فيكم جسدية يتغلب فيها الإنسان على غيره. أما الإنسان إذا ما كانت عنده القوة الداخلية التي تجعله أن يقف أمام نفسه، وأن يصارع نفسه ويظن أن القوة هي فقط قوة الجسم، فهذا مخطئ. لأن بارك الله فيكم القوة الحقيقية هي في أن تملك نفسك وأن تحكمها وأن تصبر، هذه القوة الحقيقية، وهذا الذي يحتاجه المسلم. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضوان الله عليه berichtete, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم sagte, صلوات الله وسلامه عليه, nicht derjenige ist stark, der den Gegner zu Boden schlägt, das wird beim Ringen, sondern derjenige, der sich nicht gehen lässt, wenn er gereizt wird. Das wird derjenige, der sich kontrolliert, wenn er gereizt wird, wenn er sich aufregt. Das heißt, barakallahu fikum, aus diesem Hadith lernen wir erstmal ringen. Es gibt Leute, die Muskeln haben und die können alle Leute auf den Boden, zum Boden bringen, zum Fall bringen. Die haben Muskeln, die sind stark. Muskeln. Kraft. Und das ist nicht die richtige sozusagen Energie, das ist nicht die richtige Kraft, die ist, dass man sich kontrollieren kann. Das heißt, es gibt eine Kraft, ein Power in uns drin, und mit diesem Power können wir den Shaitan bezwingen. Und es gibt natürlich auch Kraft, indem wir Muskeln haben und wir können die Leute zum Boden bringen. Aber die richtige Kraft, Energie, Power ist, indem man gegen sich selbst antreten kann und die Seele oder die Psyche kontrollieren. Wenn jemand jetzt aufgeregt ist, ja, die Sache ist nicht nur, dass man die anderen schlägt. Kraft hier ist und Stärke hier ist, die Stärke ist, dass man sich barakallahu fikum hier kontrolliert. Und das ist ein sehr schönes Hadith von unserem Propheten Muhammad der zeigt uns, wie wichtig ist, dass wir gegen unsere Psyche kämpfen können und dass wir auch unsere Psyche sozusagen zügeln können, an die Grenzen halten. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann wird der Shaitan mit uns spielen und wir werden dann schlechte Taten begehen, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. وعن سليمان ابن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستابان وأحدهما قد احمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أعوذ بالله من قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بارك الله فيكم كثيرا ما يغضب الإنسان وكثيرا ما الإنسان أن يضبط نفسه أحد الصني يا رسول الله قالوا لا تغضب لأنه الغضب من الشيطان والعجلة من الشيطان أما السماحة والصبر والأناء هذا كله من الرحمن فالإنسان قد يغضب ولكن لما يغضب فلا يسترسر في غضبه يعني لا يتابع في الغضب حتى إذا غضب ينتبه يقف لأنه بعض الناس قد يغضب أول كلمة يقول لزوجته طالق طلقها أقول غضب مرة مرتين 70 يعني في ناس مطلق زوجته 1000 مرة نسأل الله السلام والله غضب سب أبو فلان غضب سب الله غضب يا لطيف نسأل الله السلامة قد يقوده الغضب إلى الكفر والعياذ بالله أو قد يقوده الغضب والله غضبت فقتلت إنسانا فلذلك الإنسان يجب عليه أن يصبر ونحن نتكلم عن الصبر الباب هو في الصبر والغضب عكس الصبر لأن الغضب الإنسان لما يطلق لنفسه العنان ويغضب في غضبه ويسترسل في غضبه سيقع في الخطأ فذلك حتى القاضي في ديننا لا يقضي وهو غضبان ما يقضي وهو غضبان فذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث رجلان يعني هذا يسب الآخر وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه غضبان قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يذهب الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان يسعى في ذلك يقع الإنسان في الخطأ ولكن سبحان الله يا أخوانا طيب لماذا نحن لما نغضب ونقول أعوذ بالله الشيطان الرجيم 70,000 مرة ما تأثر لماذا لا تؤثر فينا واحد السبب الأول أن إيماننا يبدو في بهذه المسألة ليس بهذه القوة حتى تؤثر فينا أو اثنان أن يمنع تأثير هذه الكلمة يمنعها ولماذا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلتجئ إلى الله لأن الشيطان له دور في أن يجعل الإنسان يغضب فلما أنت تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من الشيطان الله سبحانه وتعالى يبعد عنك كيد الشيطان فتهدأ انتبهوا في هذه المسألة أن الإنسان إذا غضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب عنه ولا يسترسل في غضبه بالغضب شيء ما في حدا إلا يغضب أحيانا ولكن العاقل هو الذي يملك نفسه وليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بارك الله فيكم تبقوا فيك محمد صلى الله عليه وسلم ساكتة von حديث von سليمان ابن صرد رضوان الله عليه der sagte Ich saß beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sich zwei Männer so beschimpften. dass das Gesicht des einen rot wurde und seine Halsadern, da sagte Allahs Gesandter, ich weiß, bändigen kann, wenn er ihm sagen würde, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor Übel von dem Shaitan. Die Anwesenden sagten, der Berg, du solltest A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagen. Zwei Hadithen jetzt, dass derjenige, der stark ist und der kräftig ist, ist nicht derjenige, der beim Ringen stark ist und kräftig ist, nicht mit Muskeln, sondern derjenige. Zwei Personen, die haben sich beschimpft. Warum haben sie sich beschimpft? Weil sie genervt waren. Weil, ich meine, keiner, der beschimpfen, sondern die sind genervt, beide. Und ein Muslim sollte immer, wenn er auch genervt ist, sollte sich kontrollieren. Weil durch genervt werden, also wenn man sich aufregt, könnte man vieles Schlechtes machen. Eine Person hat Probleme mit seiner Frau, der ist genervt, der sagt, du bist geschieden. Eine Person, der ist genervt und der macht Probleme mit dem anderen, der beschimpft seinen Vater, der beschimpft seine Familie oder der beschimpft, A'udhu Billah, der beschimpft auch manchmal die Religion oder den Propheten oder Allah. Deswegen, diese Sache kann zu Kufr führen, wal'iyadu Billah. Dass man sich aufregt und dass man sich nicht kontrolliert. Und wir reden über Geduld, weil man sich kontrollieren muss. Sagen wir, ja, ich habe die Geduld auch, hat Grenzen, das stimmt, aber du musst als Muslim versuchen, dies wichtig zu machen in deinem Leben, Geduld zeigen. Und Geduld bringt immer Gutes. In unserer Region, wenn ein Richter genervt ist, dann darf er nicht zwischen zwei Leuten richten. Und auch wenn du genervt bist, dann pass auf, dass du sozusagen erstmal dich abkühlst und dann kannst du mit den Leuten sprechen. Aber so, dann wirst du schlechte Sachen und schlimme Taten begehen. Manche Leute haben andere getötet, weil sie sich aufgeregt haben. Manche Leute haben ihre Familien sozusagen zerstört, weil sie genervt waren. Manche haben ihre Freunde und ihre besten Brüder und Schwestern verloren, nur wegen dieser Eigenschaft. Aber ein Muslim zeigt Geduld in seinem Leben. Barakallahu fikum. Und er ist nicht derjenige, der sich immer aufregt. Und wenn man sich aufregt, was sollte man sagen? Sollte man sagen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nicht salli ala nabi. Sondern A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Die Sache ist so geworden. Wenn jemand sich aufregt, dann sagt er, was hat salli ala nabi mit dir? Der Prophet sagte, sag A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suche Zuflucht bei Allah, weil der Shaitan, der kommt zu dir und der will, dass du dich aufregst. Weil wenn du dich aufregst, dann kann der Shaitan besser reinkommen zu dir. Und er kann dich dazu sozusagen bewegen, dass du Schlechteres machst. Schlechteres, sage ich. Nicht nur Schlechtes, Schlechteres. Deshalb, dass man Geduld zeigt, ist eine Gabe von Allah, von Ar-Rahman. Und wenn man dann geht, der Shaitan weg. Aber was ist los mit uns? Man sagt mir, Aui, wenn ich mich aufrege, dann sage ich tausendmal, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Das geht nicht weg. Das hat zwei Gründe. Entweder, dass dein Glaube an diesem Wort nicht so stark ist, oder du machst eine Sünde, die blockiert die Wirkung dieses Wortes. Aber mit Sicherheit, wenn du A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagst und du sagst das vom Herzen, und du meinst, was du sagst, sei sicher, dass dein Zorn weggeht und du wirst dich abkühlen. Bessere Person, wenn du dich abkühlst, weil wenn du genervt bist, dann machst du viele Sachen, die falsch sind. Jeder von uns regt sich auf. Es gibt keinen Menschen, der diese Momente nicht hat. Aber von einem Menschen zu dem anderen gibt es Unterschied. Es gibt jemanden, der vielleicht jeden Tag 20 Mal sich aufregt. Es gibt einen Mensch, der pro Woche sich einmal aufregt oder pro Monat. Deshalb sei von den Leuten die Geduld zeigen und die sich nicht aufregen, weil der Shaitan das fördert, dass du dich aufregst, damit er mit dir etwas Schlechtes macht. Du regst dich auf, sagt seine Frau, du bist geschieden. Es gibt Leute, die ihre Frauen schon tausendmal, sich von ihren Frauen tausendmal geschieden haben. Und jedes Mal, ja, ich war genervt. Bis wann genervt? Eine Person tötet seinen Bruder, warum? Ja, ich war genervt. Eine Person macht alles kaputt, so weiter, ich war genervt. Und das ist schlecht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Walhamdulillahi. رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. Es bleiben noch ein paar Hadithe, bis wir jetzt zu Ende kommen mit diesem Kapitel, Kapitel von As-Sabr. Wir sind jetzt bei Hadith 47. Es gibt noch 7 Hadithe, bei Ihnen und Ta'ala. طيب, جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. والحمد لله رب العالمين. مخ أذان. Für die Brüder und Schwestern im Internet, wir werden jetzt das Gebet beten und nach dem Gebet, inshallah, schickt ihr mir eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. In 22 Minuten werde ich das beantworten. Aber inshallah versuche ich heute reinzukommen in 20 Minuten. Die anderen Fragen auch, die für ihr sind. Salam. Die Admin sollen die Fragen, barakallahu fikum, früheren Fragen auch speichern. Ja? Khair. Salam alaikum wa barakatuh.